Ja, dann herzlich willkommen zur Veranstaltung Realismus, Antifaschismus, Expressionismus mit Kerstin Sagmal und Roger Behrens. Ich würde am Anfang wie immer erstmal die Teilnehmerin rumgeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wäre nett, wenn ihr euch da eintragt. Hier ist auch noch ein Stück, den ihr rumgeben könnt. Dann würde ich mich auch noch bedanken beim Verein Neue Linke Weimar, die ein Honorar für die beiden mit übernommen haben. Vielen Dank dafür. Ja, um die Veranstaltung so ein bisschen in Zusammenhang zu den Veranstaltungen von der Veranstaltungsreihe von Spektakel Revolution zu richten, würde ich in der Einleitung gerne auf was zurückgreifen, was Magnus Klaue in seinem Vortrag zum Dadaismus gesagt hat. Und zwar hat er in seinem Vortrag, der ja den Titel Verführerische Kälte getragen hat, die Idee geäußert, dass sich die ganze Ästhetik der Moderne in zwei verschiedene Stränge einteilen lässt. Also auf der einen Seite konstatiert Klaue dann eine Erhitzung der Sprache und der Bilder, also eine Strömung, die sich metaphorisch mit den Stichwörtern Wärme und Erhitzung beschreiben ließe. Auf der anderen Seite eine Strömung mit einer Intention auf Erstarrung und Erkaltung. Magnus Klaue hat für diese beiden Strömungen der Wärme und der Kälte auch Beispiele genannt, also unter anderem den Expressionismus auf der Seite der Erhitzung und die neue Sachlichkeit auf der Seite der Kälte. Und ich finde, dass sich diese Gegenteiligkeit auch innerhalb der Avantgarde konstatieren lässt. Also zum Beispiel der Surrealismus als eine Erhitzung, die sich in der Hinwendung zum Subjektiven, zum Unterbewussten äußert, oder der russische Konstruktivismus, wo ich durchaus so eine Kälte der Konstruktion konstatieren würde. Dieser Gegensatz von Kälte und Wärme ist aber auch in den verschiedenen Strängen der kritischen Theorie zu konstatieren. Und das ist es, was sich meines Erachtens heute zentral dann in der Expressionismus-Debatte niederschlägt, um die es gehen soll. Also auf der einen Seite Ernst Bloch, der den Expressionismus gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Wärme verteidigt, in dem es in seiner Theorie immer auch zentral um die seelischen Bedürfnisse der Menschen geht. Und auf der anderen Seite Georg Lukács, dem es gerade um die objektive Härte der Dialektik geht und dem Bloch dann eben auch eine Kälte der Sachlichkeit vorwirft. Bertolt Brecht, der sich eher indirekt an der Expressionismusdebatte beteiligt hat, da würde ich sagen, dass er eher so ein bisschen so ein Zwischenpol ist, auch wenn er selber immer wieder dem Strom der Kälte zugeordnet wurde. Und das würde ich sagen, das stimmt dahingehend, dass bei seinen Werken immer eine analytische Distanz da ist, auch so eine Kälte. Auf der anderen Seite ist Brecht auch meines Erachtens ein Autor, der ein unglaubliches Einfühlungsvermögen in die Figuren hat, die in seinen Geschichten vorkommen. Deswegen vielleicht abschließend der Gedanke dieser Vereinigung von Wärme und Kälte, deswegen dieses Bild aus einer 80er Jahre autonomen Zeitschrift. Also vielleicht ließe sich dieser Widerspruch mit dem Foto so fassen, dass Gefühle und Härte hier in der Addition auftauchen. Also vielleicht müsste es gerade darum gehen, diese beiden voneinander getrennten Strömungen zusammenzuführen. Soweit zur Einführung, so ein paar Stichpunkte, die man in der Diskussion, glaube ich, mal vielleicht aufgreifen kann, die ihr vielleicht in eurem Vortrag auch aufgreift. Ja, Kerstin Sagmal und Roger Behrens sind ja jetzt schon so ein bisschen bekannt, weil sie schon letztes Jahr im Rahmen der Reihe da waren. Ich würde sie trotzdem noch mal kurz vorstellen. Kerstin Sagmal beschäftigt sich zentral mit dem Realismus in der Gegenwartskunst, um den es ja heute auch gehen wird. Sie arbeitet in der Jan van Eyck Akademie in Maastricht und schreibt gerade eine Doktorarbeit am University College in London. Ich hoffe, das stimmt alles. Hat sich immer wieder an verschiedenen Ausstellungsprojekten beteiligt, ist aktiv in der internationalen Künstlerinnenorganisation Rosa Perutz. Ihr aktuellstes Projekt ist eine Bearbeitung der suprematistischen Oper Sieg über die Sonne in Form eines Ausstellungs- und Fanzine-Projekts. Roger Behrens beschäftigt sich mit der kritischen Theorie, zentral eben auch mit Hans Bloch. Er arbeitet zur Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Ein zentrales Thema ist für ihn die Auseinandersetzung mit Kulturindustrie. Hat in der letzten Zeit immer wieder Lehraufträge an verschiedenen Unis gehabt. Unter anderem auch in Weimar, ist jetzt gerade in Lüneburg an der Uni. Und ist auch ansonsten freischaffender Autor. Ja, und die beiden veröffentlichen auch immer wieder Texte in einschlägigen linksradikalen Zeitschriften. Und damit würde ich euch das Wort übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung und sowieso vielen Dank für die Einladung. Roger und ich reden, wie gesagt, heute über die Expressionismusdebatte, deren Titel so ein bisschen irreführend ist, deswegen, weil es eigentlich sehr viel um Realismus geht und eben um die Frage, ob der Expressionismus als Realismus durchgeht oder nicht. Und das ist der Streit, der diejenigen, über die Lukas gerade schon sprach, voneinander trennt, beziehungsweise miteinander in der Debatte verbindet. Wir werden das so machen, dass wir im Ping-Pong-Verfahren reden, immer kurz zu unterschiedlichen Aspekten, weil das Thema selbst so sehr weitschweifig ist und wir wahrscheinlich auch beide dazu neigen, das jeweils weit schweifen zu lassen. Grob ist die Einteilung wie folgt. Ich werde anfangen damit, ein bisschen was zum Expressionismus zu sagen, also zum Expressionismus in Deutschland, kurz vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wird Roger ein bisschen näher darauf eingehen, was Blochs Positionierung im Expressionismus selbst ist oder wie er sich dazu in Stellung gesetzt hat. Dann werde ich dazu reden, was sozusagen ein bisschen die historische Umrandung der Expressionismusdebatte selbst ist, also derjenigen, um die es in diesem auf ZVAB für wenige Euro erstiebaren Buche geht, die Expressionismusdebatte, sehr empfehlenswert. Dann sagt Roger ein bisschen näher was zum Inhalt der Expressionismusdebatte, also worum da gestritten wurde und wer welche Positionen eingenommen hat. Und abschließend diskutieren wir dann beide darüber, was der Stellenwert des Realismus heute ist. Also zum einen die Frage, warum sollte man sich überhaupt dafür heute interessieren, wenn man weder Kunsthistorikerin noch Literaturwissenschaftlerin ist. Oder selbst wenn man es ist. Und zum anderen, was ist überhaupt gemeint mit Realismus? Also da mache ich auch nochmal dann so eine kurze Einführung in, was ist Realismus historisch? Genau. Anfangen würde ich, wie gesagt, damit ein bisschen über Expressionismus zu reden. Da würde ich als allererstes ein Buch empfehlen. Und zwar gibt es ein sehr schönes Buch von einer amerikanischen Kunsthistorikerin, die da heißt Joan Weinstein. Das heißt The End of Expressionism. Das würde ich deswegen empfehlen, weil es zwar überhaupt gar keinen Mangel an deutscher Literatur zum Thema Expressionismus gibt, aber der nationalistische Kern des Expressionismus, der ein reales Problem in dieser Bewegung dargestellt hat, wird in der deutschen Literatur natürlich selten negativ betrachtet, sondern meistens eher unterstützt. Und wenn man sich jemanden angucken will, die genau das kritisch beäugt und sich fragt, inwiefern es überhaupt eine künstlerische Avantgarde geben kann, die sich nationalistisch verhält, dann ist dieses John Weinstein-Buch wirklich so sehr empfehlenswert. Was erstmal wichtig ist zum Expressionismus zu bemerken, ist, dass man schon mit Fug und Recht behaupten kann, dass es die erste Avantgarde-Strömung war. Und das gilt so im Positiven wie im Negativen. Also insofern die erste Avantgarde-Strömung, als dass das in der Kunst das erste Mal war, dass sich sozusagen eine Bewegung von Künstlerinnen und Künstlern zusammengeschlossen hat, in erster Linie von Künstlern, die sich sowohl gegen die bürgerliche als auch gegen die imperiale Kunst gerichtet hat. Am bekanntesten ist dann natürlich als Einstieg immer der Blaue Reiter, an dem Kandinsky ja auch beteiligt war und genauso Franz Marc, die auch das Wort Avantgarde selbst geprägt haben in dem Zusammenhang, also das irgendwie auf ihren Postern untergebracht haben und wirklich Avantgarde als militärischen Begriff in die Kunst eingeführt haben, mit ihrem Magazin Phalanx, also eben mit einer Streitkraft gegen die bürgerliche Kunst. Eine Frage, die in dem Zusammenhang wichtig ist, im Auge zu behalten, also gerade wenn man Expressionismus im Zusammenhang mit Realismus diskutiert, ist die Frage nach Avantgarde und Realismus. Also bei Expressionismus, der ja wie gesagt in der Realismusdebatte zentral vertreten wurde als Realismus, kann man sagen, das ist auf jeden Fall eine avantgardistische Strömung. Beim Realismus ist es eine andere Frage, weil beim Realismus gibt es eine große Debatte darum, ob das eine Avantgarde-Strömung in der Kunst war, weil viele, gerade wie auch Brecht, sich ganz explizit dagegen gewandt haben und gesagt haben, Avantgarde ist an und für sich ein bürgerlicher Begriff einer Kunst, die sich innerhalb der Kunst selbst revolutionieren will, aber nicht die Kunst abschaffen. Und von daher ist der Realismus jenseits dessen. Was am Expressionismus die in der bildenden Kunst die wichtigen sozusagen die Wegmarken wären, wäre, dass es einfach als die erste Bewegung war, die einen ganz krassen Antinaturalismus zum einen vertreten hat und indem sie der Farbe selbst einen Wert gegeben hat, indem sie die Abbildlichkeit verleugnet hat, also nicht gesagt hat, wie zum Beispiel der Impressionismus, was so der historische Gegner des Expressionismus wäre, einfach eine Der Impressionismus hat ja sozusagen eine Öffnung der Kunst hin zur Wahrnehmung der Einzelnen fabriziert. Das hat der Expressionismus nicht gemacht, sondern da geht es zwar auch um eine individuellere Wahrnehmung, also darum, dass das, was abgebildet wird, das ist, was ein Ausdruck der Person ist, aber da geht es schon wirklich um einen ganz starken Subjektivismus. Und inwiefern der dann politisch ist oder inwiefern der versucht, sich politisch zu verallgemeinern, ist eine Frage, auf die wir mit Bloch dann wieder zurückkommen werden. Und ein ganz wichtiger Topos darin ist, dass im Expressionismus es eine Neuerfindung von Nacktheit gab. Das ist insofern ein wichtiger Punkt, als zum einen, wenn man so ein bisschen so Kirchner-Bilder und so in Erinnerung hat, sind eigentlich immer Nackte, meistens minderjährige Mädchen drauf. Das ist durchaus problematisch, wird jetzt hier aber nicht diskutiert, sondern nur insofern, als dass die klassische Nacktheit in der bildenden Kunst ist ja der Akt. Und der Akt ist ja eine asexuelle Figur. Also da geht es nicht um eine Sexualisierung von, sondern um eine Typisierung von einem bestimmten Modell. Und das ist das, was im Expressionismus eben nicht mehr der Fall ist, sondern da gibt es Nacktheit. Also da gibt es nackte Menschen und da gibt es Körper. Und zwar Körper in einem Sinne von einem sozusagen antiklassischen Körperbild. In einem Bild davon, was Körper sind, wie die leben, was Körperteile sind. Personen, die hier in dem Zusammenhang wichtig sind, ist vor allem Herwart Walden, der 1912 in Berlin die Galerie Der Sturm gegründet hat. Die gab es sehr lange, die taucht in der Kunstgeschichte immer wieder auf. Zum einen, weil diese Galerie, die schon damals an der Kurfürstenstraße war, am Kurfürstendamm war in Berlin, die wichtigsten expressionistischen Ausstellungen bei sich beheimatet hat. Aber nicht nur die, sondern auch die einzigen großen Ausstellungen des russischen Konstruktivismus. Im Westen 1921 direkt gab es eine große Ausstellung zur russischen Kunst. Gleichzeitig sind die großen dadaistischen Ausstellungen, also die große Dada-Kunstmesse, fand auch in Herwart Waldens Der Sturm statt. Also das ist eine ganz zentrale Figur für die Debatte und der taucht auch hinterher wirklich in dieser Expressionismus-Debatte, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, wieder auf und meldet sich da auch zu Wort, um den Expressionismus eben als Realismus zu verteidigen. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch wenn die expressionistischen Künstler und die Künstlergruppen, die sich darum gebildet haben, eben um dieses Idiom des Expressionismus, sich sehr dezidiert antibürgerlich und auch antikapitalistisch geäußert haben, so hat es sich trotzdem nicht in erster Linie um Leute gehandelt, die sich politisch organisiert haben. Also es gab solche Leute wie Ludwig Meidner, die in der SPD waren, aber in erster Linie war das nicht eine politische Organisierung, so wie man das zum Beispiel vom Konstruktivismus kennt, sondern die Organisierung der expressionistischen Künstler war immer eine Organisierung von Künstlern, also eine Künstlergruppenorganisierung, nicht eine politische Organisierung. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zum Realismus, der schon immer sehr stark aus einer politischen Organisierung rauskam, angefangen bei Courbet. Wo wir auch nochmal drauf zurückkommen, weil das natürlich bedeutet, dass ganz andere Forderungen gestellt werden. Also wenn man sich antibürgerlich als Künstler organisiert, dann ist die Frage, wohin mit der Organisierung, bleibt es dann nicht in der Kunst ein bisschen. Wie gesagt, Herwart Waldens Der Sturm wurde 1912 von ihm gegründet. Gleichzeitig entstand Franz Pfemferts Zeitung, Die Aktion, was so eine der wichtigsten Publikationsreihen zum Expressionismus ist, im selben Jahr. Weinstein argumentiert, und ich glaube, da hat sie einfach mal recht, dass der Expressionismus in erster Linie seine revolutionäre Phase vor dem Ersten Weltkrieg hatte, nämlich in einem Moment, in dem alle daran Beteiligten künstlerisch total unbedeutend im akademischen Sinne waren, also in dem es um eine vollständige Outsider-Organisierung ging, weil im Wilhelminischen Kaiserreich, naja, kein Fußbreit mit Nacktheit zu gewinnen war. Die Organisierung schloss sich da, wie eben schon gesagt, in erster Linie gegen den Impressionismus, der damals sehr herrschend war und hat sich durchaus politisch geäußert, allerdings im Fall der Münchner Expressionisten, gerade bei so jemandem wie Franz Marc, auch oftmals in einer anarchistischen Kriegsbegeisterung, für die der gute Mann ja auch sehr bekannt geworden ist. Und nach dem Zusammenbruch der deutschen Offensive 1916 wurde dann Expressionismus selbst in Deutschland offiziell, also sozusagen von Regierungsseite, als neue nationale gegen die internationale Kunst vertreten. Und das ist wiederum ein entscheidender Punkt. Und zwar war es damit ja schon ganz, ganz früh so, dass der Expressionismus diesen Outsider-Status verloren hat oder den sozusagen behalten hat, aber auf Kosten dessen, dass gesagt wurde, es gibt den Kubismus, also es gibt den Impressionismus, alles internationale Strömungen in der Kunst, die meistens in Frankreich beheimatet waren zu dem Zeitpunkt. Und dagegen wird jetzt Expressionismus gepusht als deutschnationale Kunst. Inwiefern das dem Expressionismus gerecht wird, ist eine andere Frage. Nur, das ist ein politisches Mittel, was viele expressionistische Künstler, selbst solche Leute wie Meidner, ganz klar für sich eingesetzt haben, um in den Akademien selbst Fuß fassen zu können oder auch um im Kunstmarkt selbst Fuß fassen zu können. Denn sowas wie Herwart Waldens Galerie Der Sturm war durchaus eine kommerzielle Galerie. Natürlich nicht im heutigen Sinne, weil damals Mäzenentum noch so ein bisschen anders organisiert war. Aber da ging es schon darum, selber als Künstler Raum zu gewinnen. Und nicht darum, wie im Fall von sowas wie russischem Konstruktivismus, die Kunst abzuschaffen und aufzulösen. Es gab dann nach dem Ende der Zensur, also 1916, nach Ende des Krieges, eine große Schwemme von künstlerischen Publikationen, von Pamphleten, eben weil es auf einmal die Möglichkeit gab zu publizieren jenseits des Kaiserreichs. Die Aktion hat gleich mehrere Ausgaben zu Marx und zu Luxemburg gemacht, also durchaus sich politisch von vornherein sehr eindeutig positioniert. Mit 1918 haben wir dann aber auch ja den Beginn von Dada und Hülsenbeck beginnt seine Karriere damit, als erstes die Expressionisten zu attackieren, und zwar als eskapistisches Bürgertum. Das ist eine Kritik, die immer wieder ja auch in der Expressionismusdebatte auftaucht oder die auch Adornos Kritik am Expressionismus so sehr stark beherrscht, zu sagen, Expressionismus ist ein Individualismus, das ist ein Eskapismus, das ist der Versuch, nicht das Bürgertum zu bekämpfen in der politischen Organisierung, sondern ihm auszuweichen und seine eigene Welt sozusagen dem gegenüber aufzubauen. Frage. zu dem Zeitpunkt, also was heute als Wort komisch klingt oder was heute als Wort einen sehr viel problematischeren Beigeschmack hat, aber damals ein Zentrum der Diskussion war die Spiritualisierung der Bewegung, weil eben genau das, was eben mit Wärme und Härte bezeichnet wurde, auf dem Teil der Wärme halt genau das als Inhalt hatte, die Frage nach der Spiritualisierung, was dann ja bei der Gründung des Bauhauses zum Beispiel auch wieder auftaucht, die Frage danach, ob es ein Geistiges der Kunst gibt, inwiefern die politische Härte nicht das ist, was man in der Kunst vertritt. Also sehr viele von diesen politischen Selbstorganisationen im Bereich der expressionistischen Künstler war eben eine, die nicht eine politische Organisierung gefordert hat, sondern die gefordert hat, dass es eine größere Autonomie der Kunst geben muss. Das kann man zum einen kritisieren, weil das eben eine Depolitisierung der künstlerischen Praxis bedeutet. Auf der anderen Seite muss man sich vor Augen führen, das ist direkt nach dem Ende des Kaiserreichs. Zu dem Zeitpunkt eine Autonomie der Kunst zu fordern, wo die Zensur gerade erst aufgehört hat, hat einen anderen Stellenwert als sowas heute in Zeiten des entwickelten Kunstmarktes zu fordern. Ich will nur kurz auf zwei Gruppen eingehen und dann bin ich mit der kurzen Einführung zum Thema, was haben die Expressionisten so veranstaltet, auch schon durch. Und zwar zum einen den Arbeitsrat für Kunst und zum anderen die Novembergruppe, beide ja so relativ bekannt oder beliebt, weil Käthe Kollwitz in beiden auch rumgesprungen ist, die sich ja auch heute noch großer nationaler Beliebtheit erfreut. Beide gegründet 1918, der Arbeitsrat für Kunst bereits im Januar 1918, also sehr früh. Der Arbeitsrat für Kunst hat, als er sich gegründet hat, seine Selbstbegründungsproklamation in sämtlichen Magazinen veröffentlicht. Und da reden wir jetzt nicht von Kunstmagazinen, sondern wir reden wirklich von der Zeitung der SPD und der USPD, Spartakus, also wir reden von politischen Magazinen. Die haben ihre Selbstgründung nicht als künstlerischen Akt verstanden, sondern als politischen Akt und ihn so auch genau in diesen Zeitungen proklamiert. Was so insofern wichtig ist, als dass das ihn von der Novembergruppe unterscheidet, die von vornherein sich in der Aktion angekündigt hat, in Sturm Sachen ausgelegt hat, aber sehr dezidiert wirklich im Kunstbereich sich organisiert hat und auch in einem ihrer ersten Manifeste festgestellt hat, dass sie sich zusammensetzen aus expressionistischen, kubistischen und futuristischen Künstlern. Also gleich mal eine Stilvorlage gemacht hat, wer so mitmachen darf und wer so nicht mitmachen darf. Was beim Arbeitsrat für Kunst anders ist, weil da ging es um Kunst als Produktion, also um die Frage von, wer produziert als Künstler und wie organisiert man sich als Künstler in der damaligen Gegenwart. Bei beiden, oder ich bleibe noch mal kurz beim Arbeitsrat für Kunst, die haben ein Manifest aufgestellt mit 6 Forderungen. 4 davon handelten davon, kaiserliche Kunstinstitutionen umzustellen, also handelten davon, selber an die Akademie zu wollen, selber in die Institutionen zu wollen, also wiederum darum, selbst mehr Sprechmacht zu bekommen in der damals recht impressionistischen Kunstszene um so jemanden wie Liebermann in Berlin. Dazu gehörten, also zum Arbeitsrat gehörten so Leute wie Max Pechstein, Käthe Kollwitz, aber auch so jemand wie Bruno Taut oder Gropius, was ganz entscheidend ist und worauf ich gleich auch nochmal zurückkomme. Und hier ging es halt schon darum zu sagen, okay, wir wollen in den Kunstakademien kämpfen, aber wir wollen um politische Zwecke in den Kunstakademien kämpfen. Also der Kampf sollte zwar in der Kunst geführt werden, aber über die Kunst hinausgehen. Gleichzeitig haben auch die, und das ist insofern wichtig, als dass es im krassen Gegensatz steht zu dem, wofür die revolutionären Künstler in Russland zu derselben Zeit gekämpft haben. Beim Arbeitsrat für Kunst war die ganz klare Ansage, immer gegen utilitaristische Kunst zu kämpfen. Also wir reden über eine Zeit, wo es zwar das Bauhaus noch nicht gab, wo es aber ja schon den Werkbund gab, also wo es schon eine Diskussion gab um Design, wo es den Anfang von Design gab und wo diese Frage von, will man das große Einzelwerk oder will man einen Standard produzieren für die Gesellschaft, eine entscheidende Frage war. Und da haben sie sich ganz klar auf der Seite des großen Einzelwerks positioniert. und gegen die utilitaristische Idee der Kunst gekämpft und für mehr Autonomie in der Kunst. Also wir reden schon über eine sehr, wenn auch revolutionär gedachte, sehr kunstimmanente Veranstaltung. Bei der Novembergruppe, wie eben schon mal gesagt, zu der auch wiederum Pechstein gehörte, Cesar Klein gehörte, auch Käthe Kollwitz gehörte, also wir haben so eine Überschneidung, die liegt so bei sowas wie 80% der Beteiligten. Die haben sich später gegründet, erst im Dezember 1918, als es nämlich schon mehr Grund für die Annahme gab, dass man als expressionistischer Künstler überleben könnte, indem man in Akademien, in Verkäufe und in Ähnliches reinkommt. Bestand aus 20 Künstlern, also war erstmal eine wesentlich kleinere, weil, wie eben schon gesagt, ja auch wesentlich elitärer angelegtere Gruppe. Und genau dieser Elitismus ist auch ein zentrales Problem der Novembergruppe. Denn zum einen war das eine Organisierung wirklich von Malern sehr dezidiert und zum anderen eine mit nationalem Fokus. Also eine, die von vornherein gesagt hat, hier geht es um deutsche Kunst. Was beim Arbeitsrat für Kunst anders ist, der schon immer wieder sich bezogen hat auf die Proletkultgruppen um Lunatscharsky und ähnliche Menschen in Russland. Wie ernst gemeint der Bezug war, ist eine andere Frage, aber da gab es den Bezug. Und den Bezug gab es halt bei der Novembergruppe nicht, sondern die haben schon wirklich die nationale Karte gespielt, um sich darüber zu etablieren. Als Motto haben sie sich lustigerweise, also und das halt 1918, also Ende 1918, das Motto gesetzt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, was hier jetzt eher aus einer anderen Revolution kommt. Und zwar einer, die vor der Industrialisierung stattfand und bevor man über sowas wie das Kapital diskutieren konnte. Was wiederum ein relativ entscheidender Schritt ist, eben weil man sich damit halt eine bürgerliche Freiheit wünscht und nicht eine Neubetrachtung der Kunst unter Maßgaben der veränderten Produktionsbedingungen. Die Novembergruppe hat sich sehr schnell als antispartakistische Position etabliert, hat dann auch bei der Wahl Poster für die SPD gemacht, also so Call-to-Order-Poster mit Zurück zur Arbeit, gegen die Spartakisten, Wahlwerbung, die die Rätebewegung in München verspottet hat, also deren politische Positionierung war dann relativ schnell, relativ klar, weil sie sich halt erhofften, dass sie mit dem Aufstieg der SPD selber Fuß fassen könnten in den Akademien und Institutionen. Das hat sich nicht so ganz bewahrheitet, weil als die SPD dann mehr an Macht gewonnen hatte, hat sie sich dann doch lieber wieder mit den, Impressionisten zusammengesetzt. Was man allgemein, also was man so ein bisschen zusammenfassend sagen kann, ist, dass es in all diesen Fragen immer sehr, sehr stark eben um eine spirituelle und nicht um eine politische Revolution ging. Sowohl in der Form der Organisierung als auch in der Frage dessen, was zu organisieren sei. Also was die Punkte sind, an denen man sich als Künstler in der damaligen Gegenwart organisieren kann. Kurz nochmal zum Arbeitsrat für Kunst, einfach weil das ein bisschen so die politisch interessante Organisierung ist und auch, glaube ich, ein bisschen mehr näher bietet zu dem, was dann Bloch versucht hat, in der Debatte einzubringen. Die Leitung, also das waren schon alles relativ hierarchisch organisierte Institutionen. Walter Gropius hatte Anfang 1919 die Leitung des Arbeitsrates für Kunst und eine seiner ersten Aussagen war eben, jetzt muss ich das übersetzen, weil ich sie auf Englisch habe, der Sozialismus ist so dreckig, dass wir jetzt anfangen sollten, unsere inneren Welten zu bilden. Und ich meine, damit hat er nun wirklich so alles, was an Vorurteilen über den Expressionismus als Eskapismus im Dada kursierte, bestätigt und überhöht. Gleichzeitig war er gemeinsam in der Leitung des Arbeitsrates mit Bruno Taut. Und Taut hatte in der Frage eine andere Position. Zwar waren die sich in sehr vielem einig, gerade irgendwie aus sowas wie dem Bergbund raus, aber Taut hat sie sehr dezidiert eine Position vertreten, die gesagt hat, ja, es geht um Expressionismus, aber es geht darum, einen Standard zu erschaffen. Also es geht nicht darum, uns als genialische spirituelle Einzelpersonen zu supporten, sondern es geht darum, einen Standard zu schaffen, der neues Denken über Expression und neues Denken über ästhetische, künstlerische Produktion ermöglicht. Also ein wesentlich weiteres Spektrum eröffnet und damit auch sozusagen den versucht, ein Stück weit den Elitismus aus der Kunst rauszunehmen. Zu sagen, beim Expressionismus geht es um allgemeines Denken und nicht darum, dass wir eine neue Kunstakademie gründen. Was ja, da wir in Weimar sitzen, wissen, dass das Ergebnis der Veranstaltung war. Ein wichtiger für Gropius war einer der wichtigsten inhaltlichen politischen Punkte, dass er gegen die jüdischen Kriegsprofiteure war. Da bei dem Punkt ist er dann in den 30ern auch geblieben, sich darüber zu beschweren. Und dass man dagegen eine wahre Kultur nationaler Prägung aufbauen müsste. Er und Taut haben dann damals die Diskussion geführt über die mittelalterlichen Bauhütten, also über genau darauf sich zurückzubeziehen, auf eine urdeutsche Tradition zur Gründung eben dann der Bauhaus-Universität. Und das soll jetzt alles gar nicht so wahnsinnig negativ klingen, weil da gibt es natürlich auch ganz viel dran zu retten oder ganz viel nicht daran. Aber an der Bauhaus, an der Idee der Bauhausschule gibt es hier schon sehr viel Progressives zu retten. Es ist nur einfach eben nicht ihr Kommen aus dem Expressionismus, weil da gehörten sie, gehörten diejenigen, die zur Gründung direkt beigetragen haben, eben zu der Front, die da eine ganz nationale Idee von hatten. Vielleicht höre ich da einfach auf. Ja. Ende. Gegen das Schienbein treten. Ja. Loch.